Die Stadt im Meer von Edgar Allan Poe aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Stadt im Meer von Edgar Allan Poe. Das ist des Todes Residenz, diese seltsame Stadt im fernen Westen. Hier thront er und erteilt Audienz den Bösen und Guten, den Schlimmsten und Besten. Hier stehen mächtige Säulenhallen, zermorschtes Gemäuer, das nicht zittert, neben Kapellen und Kathedralen und hohen Palästen, schwarz und verwittert. Ringsum, vom Winde vergessen ruht, wie schlafend eine eisige Flut. Kein Strahl aus dem himmlischen Gewölbe fällt auf das Dunkel dieser Stadt. Doch einen Schimmer, traurig und matt, entsendet das Meer, das rötlich-gelbe. Und er kriecht hinauf an dunklen Palästen, an babylonischen Türmen und Festen. Der kriecht empor an eisernen Kerkern und schattigen, ausgestorbenen Erkern. Der schlängelt sich aufwärts an Säulenhallen und an gigantischen Kathedralen mit steinernem Zierat von Grotesken, Blumengewinden und Arabesken, an vielen wundersamen Kapellen und gleitet zurück in die kalten Wellen, die melancholischen, schweigenden Wellen. Von einem stolzen Turm übersieht der finstere König sein Gebiet. Tempel und Gräber öffnen sich weit, da erglänzt eine seltsame Herrlichkeit. Doch weder die Gräber mit ihren Schätzen, noch die demantenen Augen der Götzen, locken die Wogen aus ihrem Bette. Gläsern bleibt die schaurige Glätte, kein Hauch, kein noch so leises Säuseln, erhebt sich diese Fläche zu kräuseln. Kein Schwellen erzählt von glücklichen Seen, worüber heitere Lüfte wehen. Kein Wallen erzählt, dass es Meere gibt, weniger grauenhaft ungetrübt. Da regt sich etwas im trägen Meere, als wären die Türme plötzlich versunken und hätten die Flut auseinandergeschoben. Die Woge färbt sich, als ob ein Funken, ein wärmender Sonnenfunken von oben, auf sie herniedergeglitten wäre. Und wenn nun durch den geöffneten Spalt der trägen, melancholischen Flut die seltsame Stadt versinkt, dann zahlt ihr die Hölle selber Tribut. Ende von Die Stadt im Meer von Edgar Allan Poe.